geht's rund wie auf dem Lockenkopf. Da ich reime Doppeldrop. Leute werden bekloppt, im Kopf reiß ich zu Mike und Rocke. Stopp, das ist die Premier League, kein Machia und hoffe doch. Rappen ist kein DVD, Rappen ist ein Knochenjob. Manche kommen mit Knüppeln an wie Räuber Hotzenplotz. Sagen fette Küche haben, aber nur im Wok gekocht. WK City on the top, Text mit Kern wie Lockerschock. Wir setzen die Segel, ihr liegt immer noch im Trockendock. Was euch erwartet, sind nur Pech, schwarze Dreckstage. Wie für dumme Jungs, die in S-Bahn Stress starten. Fette Zeiten sind vorbei mit Speckschwarten. Checkkarten, keine Glücksstrehen, nur noch echt harte Pechphasen. Für alle, die zweifeln, gibt's Beweise und Eckdaten. Guck einfach zu, wir steigern uns ins Unermessbare. Schreibe und verwandel Sprache in Bilder wie Sprechblasen. Gebt mir mal leicht, wenn ihr denkt, dass wir da recht haben. Es ist immer Null und Müll, der Shit ist voluminös. Ihr bekommt Knarren in die Packen und von hinten den Kühl. Killer, chill mal, du bist nicht Jigger, sondern behindert und blöd. Wir droppen Dinger, die am nächsten Morgen immer noch drüben. Es ist immer Null und Müll, der Shit ist voluminös. Ihr bekommt Knarren in die Packen und von hinten den Kühl. Killer, chill mal, du bist nicht Jigger, sondern behindert und blöd. Wir droppen Dinger, die am nächsten Morgen immer noch drüben. Ich weiß nicht, wann es war, doch da kam ich vom richtigen Weg an. Und tragen zig Sanitäter das Gewicht meiner Leber. Ich fühl mich wie geredet, das ist nicht übersehbar. Ey Manolo, mach mir Aspirin, klar, Whisky und Keber. Ich bin Geschichtenerzähler ohne wichtiges Thema und verbreite meine Scheiße so wie Grippeerreger. Hab mir Lichter an, als in jeder dicken Arena. Einen Absturz, so wie Titten bei gerissenen Trägern. Wir verweisen Toys auf Plätze, wo sie hingehören. Für mich sehen Backpack-Rapper aus wie Ninja Turtles. Das sind Zeichentrickfiguren mit einer peinlichen Frisur, die den Zeitgeist wiedergeben wie der Zeiger meiner Uhr. Rap ist ungeschliffene Mucke für Unterschichten. Ich kann wunderliche Dinge nur mit Zunge, Mund und Lippen. Brauch keinen Grund dafür zu wissen, dass ich bumse, ist unbestritten. Und so schieß ich im Vorbeifahren ohne Grund auf deine Clique. Es ist immer Null und Müll, der Shit ist voluminös. Ihr bekommt Knarren in die Packen und von hinten den Kühl. Killer, chill mal, du bist nicht Jigger, sondern behindert und blöd. Wir droppen Dinger, die am nächsten Morgen immer noch drüben. Es ist immer Null und Müll, der Shit ist voluminös. Ihr bekommt Knarren in die Packen und von hinten den Kühl. Killer, chill mal, du bist nicht Jigger, sondern behindert und blöd. Wir droppen Dinger, die am nächsten Morgen immer noch drüben. Jetzt kommt der mega kranke, relevante, abnormale Top-MC. Besser denn nie, seh niemand vor der Linie, seid nur kleine Monchichis. Als ob ihr Ahnung hättet, wären wir Tiere wert, nur das Schwächste wie der Nahrungskette. Aero Doppel, Elli Brettert, jetzt mit Lyrics, fernab der Norm. Auf ganzer Ebene, alter Schwede, Verbal in Form. Und das straight aus der Mittelschicht, ich bin und bleib der Inbegriff für unbegreiflich dicken Shit. Verbinde mich wie Blindenschrift durch Punkt und Komma, inklusive Bindestrich. Ich kompensier mich innerlich als hochbegabten Lyricist, dem unbewusst sehr wichtig ist, dass konsequent die Stimme sitzt. Ich bitte dich, ich bitte dich, der Stück für Stück nach vorne bam. Komplett alles Sinne trifft, ich mach Rap-Musik für mich dabei. Entsteht die Gänsehaut und ihr könnt nur erzählen, dass alle Rapper schwänzen kann. Rollo Mir und Chris, bei SDM im Haus. Es ist immer Null und Müll, der Shit ist voluminös. Ihr bekommt Knarren in die Packen und von hinten den Kühl. Killer, chill mal, du bist nicht Jigger, sondern behindert und blöd. Wir droppen Dinger, die am nächsten Morgen immer noch drüben. Es ist immer Null und Müll, der Shit ist voluminös. Ihr bekommt Knarren in die Packen und von hinten den Kühl. Killer, chill mal, du bist nicht Jigger, sondern behindert und blöd. Wir droppen Dinger, die am nächsten Morgen immer noch drüben. Yo, ich will jetzt sofort mein Geld haben. Möbus, du Arschloch. Ich mach hier Hookline, Hookline. Was krieg ich? Na gar nichts.